Wenn dich Jahwe, dein Gott, in das Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, gebracht und viele Nationen, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, sieben Nationen, die größer und mächtiger sind, als du, vor dir ausgetrieben haben wird, und wenn Jahwe, dein Gott, sie dir preisgegeben und du sie besiegt haben wirst, so sollst du den Bann an ihnen vollstrecken, du darfst ihnen nicht Friedensbedingungen auferlegen, noch Gnade gegen sie üben. Auch darfst du dich nicht mit ihnen verschwägern, weder darfst du deine Tochter einem ihrer Söhne zum Weibe geben, noch eine ihrer Töchter für deinen Sohn zum Weibe nehmen. Denn sie könnten deinen Sohn mir abspenstig machen, so dass er andere Götter verehrte, und Jahwe über euch zornig werden und dich schleunigst vertilgen würde. Vielmehr, auf folgende Weise sollt ihr mit ihnen verfahren, ihre Altäre sollt ihr zerstören, ihre Mahlsteine zertrümmern, ihre heiligen Bäume umhauen und ihre Schnitzbilder verbrennen. Denn ein Jahwe, deinem Gotte, geheiligtes Volk bist du, dich hat Jahwe, dein Gott, aus allen Völkern auf dem Erdboden zum Eigentumsvolke für sich erwählt. Nicht, weil ihr an Zahl alle Völker übertroffen hättet, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das kleinste von allen Völkern, sondern weil Jahwe Liebe zu euch hat und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, führte euch Jahwe mit starker Hand hinweg und befreite dich aus der Sklaverei, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten, damit du erkennest, dass Jahwe, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Huld bis auf 1000 Geschlechter denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, aber einen jeden von denen, die ihn hassen, an seiner eigenen Person die Vergeltung erfahren lässt, indem er ihn vertilgt. Er gewährt dem, der ihn hasst, keinen Aufschub, sondern lässt ihn an seiner eigenen Person die Vergeltung erfahren. Darum sollst du die Gebote, Satzungen und Rechte befolgen, die ich dir heute gebiete, dass du danach tun sollst. Wenn ihr nun diese Rechte gehorsam befolgt und innehaltet, so wird dir dafür Jahwe, dein Gott, auch den Bund und die Huld bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat, er wird dich lieben, segnen und mehren, er wird deine Leibesfrucht und deine Feldfrucht, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Kleinviehherde in dem Lande segnen, dass er dir Kraft des deinen Vätern geleisteten Eides verleihen will. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, unter deinen Männern und Weibern wird es keine Unfruchtbaren geben und ebenso unter deinem Vieh. Jahwe wird jegliche Krankheit von dir fernhalten und keine der bösen ägyptischen Seuchen, die du wohl kennst, dir auferlegen, vielmehr alle die damit behaften, die dich hassen. Alle die Völker aber, die Jahwe, dein Gott, dir preisgibt, sollst du vertilgen, ohne mitleidig auf sie zu blicken, und ihre Götter sollst du nicht verehren, denn das wäre für dich ein Fallstrick. Falls du aber denken solltest, diese Nationen sind größer, als ich, wie sollte ich sie vertreiben können? So habe keine Furcht vor ihnen, gedenke vielmehr an das, was Jahwe, dein Gott, dem Pharao und ganz Ägypten widerfahren ließ, an die großen Machterweise, die du mit eigenen Augen gesehen hast, an die Zeichen und Wunder, die starke Hand und den ausgereckten Arm, womit dich Jahwe, dein Gott, hinweggeführt hat. Ebenso wird Jahwe, dein Gott, mit allen den Völkern verfahren, vor denen du jetzt Furcht hast. Ja, auch die Hornissen wird Jahwe, dein Gott, gegen sie entsenden, bis alle vernichtet sind, die übrig geblieben sind und die sich vor dir versteckt haben. Entsetze dich nicht vor ihnen. Denn Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte als ein großer und furchtbarer Gott und Jahwe, dein Gott, wird nach und nach diese Völker vor dir austreiben. Du darfst sie nicht rasch vertilgen, sonst könnten dir die wilden Tiere zu zahlreich werden. Jahwe, dein Gott, wird sie dir preisgeben und in große Verwirrung versetzen, bis sie vernichtet sind. Und er wird ihre Könige in deine Gewalt geben, dass du ihren Namen unter dem Himmel ausdilgest, niemand wird vor dir standhalten, bis du sie vernichtet hast. Die Schnitzbilder ihrer Götter sollt ihr verbrennen, ohne dass du das Silber und Gold, das an ihnen ist, begehrtest und dir aneignetest, damit du nicht etwa dadurch in eine Falle gerätst. Denn solches ist für Jahwe, deinen Gott, ein Greuel, und einen Greuel sollst du nicht in dein Haus bringen, damit du nicht gleich in dem Banne verfallest. Vielmehr verabscheuen sollst du es und Grauen davor empfinden, denn es ist dem Banne verfallen.